Prayer is a big deal with God. Gebet ist für Gott sehr vorrangig. Number two, prayer is a battlefield. Zweitens, Gebet ist ein Schlachtfeld. Number three, God is bigger than the battlefield. Drittens, Gott ist stärker als dieses Schlachtfeld. Why our prayer always needs to be with thanksgiving. Das ist der Grund, warum unser Gebet immer mit Dank versehen sein muss. 1 Thessalonians 5:18. 1. Thessalonicher 5:18. In everything give thanks. In allem gib Dank. Now I had a few thoughts about how to stay alert in prayer. Ich hatte ein paar Gedanken, wie man wohl im Gebet wach bleiben kann. I mean, just to know that prayer is a battlefield keeps me alert. Nur wenn ich Bescheid weiß. I mean, that the world is a battlefield. Es genügt schon zu wissen, dass die Welt ein Schlachtfeld ist, und schon bin ich munter. I mean, there's a difference between, or is there a difference between a soldier who is on guard in America? Gibt's da einen Unterschied zwischen einem Soldaten, der Wache hält in Amerika? You know, he's standing at the gate. Er steht bei einem Tor. You know, by where the soldiers sleep. You know. Dort, wo halt die Soldaten schlafen. He's on guard duty, so no one comes in and steals a radio or something. You know. Er schiebt jetzt Wache, dass niemand Instrumente stehlen kann. And someone who's on guard in Iraq. Jemand, der Wache schiebt in Irak. Right. To the degree that I believe that the battle is intense, to that degree will I be alert. In dem Ausmaß, in dem ich überzeugt bin, dass die Schlacht wirklich sehr heftig ist, right? In dem Ausmaß werde ich munter sein. It's my faith in the intensity of the battle that makes me alert. Meine Schlacht oder mein Glaube an die Intensivität dieser Schlacht, die hält mich wach. Now if we turn to Romans 8, wenn wir jetzt zu Römer 8 we hingehen, see in verse 26, dort sehen wir ihn im 26. Vers. In the same way the Spirit also helps our weakness. Ebenso also nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. For we do not know how to pray as we should. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. And because wie es sich of gebührt. That und prayer, deshalb, because of that, deswegen. We are not devoted to prayer as we should be. Sind wir dem Gebet nicht so ergeben, wie wir es sein sollten? Because we sense that we don't know how to pray. Weil wir spüren, dass wir nicht wissen, wie wir beten. And when we sollen. Don't know how to pray, we get bored. Und wenn wir nicht wissen, wie wir beten, dann langweilt uns das. Oh, good morning, Lord. Guten Morgen. I just pray for. Ich bete halt für Kongo, für today. Den Kongo heute. New Guinea. Neuguinea. Brazil, Brasilien, Indonesien. You ever find yourself praying? Habt ihr schon einmal dabei ertappt? You haven't prayed 10 seconds before you just drift off and you're thinking about something. Ihr habt keine 10 Sekunden gebetet und schon seid ihr so abgelenkt. Lord, I just thank you for that new couple. Herr, ich danke dir für dieses neue Paar. Thank you for the dinner that we had at their house. Danke für das Essen, was wir bei ihnen hatten. The steak and the pizza. Das Steak, die Pizza. And all those good things. Und alle diese guten Dinge. I love pizza. Ich liebe Pizza. I wonder where I can get a pizza. Vielleicht soll ich mir jetzt wieder eine holen. I think there's a pizzeria around the next corner. Ich glaube, da gibt's eine Pizzeria gleich nächst an der nächsten Ecke. Aber was soll ich diesmal als Auflage nehmen? Last time I had pepperoni. Letztes Mal war es Pepperoni. Maybe this time I'll put onions on it. Diesmal lieber Zwiebel. And you're just gone. Und schon bist du weg. You're praying and you just got so distracted. Du betest und bist völlig abgelenkt. Someone said this: if you get distracted in prayer, jemand sagte das, wenn du beim Gebet abgelenkt wirst, and your mind drifts, und deine Gedanken wandern, then pray where your mind drifts. Dann bete, wo deine Gedanken sich hinwenden. Pizza. Pizza. Oh Lord, you know I shouldn't be eating pizza. Herr, du weißt, ich soll keine Pizza essen. I just pray today for all the hungry people in the world. Ich bete jetzt für alle Hungrigen. Who don't have pizza. Die haben keine Pizza. Here I am gloating over pizza while I should be praying. Und da bin ich und lechze nach der Pizza, statt zu beten. While I'm in the mood of thinking about pizza, why don't I just pray for hungry kids around the world? Also anstatt jetzt an Pizza zu denken, bete ich für alle Hungrigen. But let's pray specifically, Lord. I pray for governments. Aber ich bete jetzt ganz besonders für Regierungen, who are controlling these things, die diese Sachen unter Kontrolle I pray haben. That they would be generous. Ich bete, dass sie freigebig I pray sein would move in my heart, bete, dass du dich in meinem in Herzen other people's bewegst, hearts, in Herzen anderer. And suddenly you're praying. Und dann betest du. That's one way. So geht's auch. But let's auch. Just continue here for a moment. Machen wir hier we weiter. We don't know how to pray as we should. Denn wir wissen nicht, wie es sich gebührt zu beten. But the Holy Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. This is not speaking about tongues. Hier wird nicht über das Zungenreden it gesprochen. Says it's too deep for words. Sondern es ist zu tief it's für too Worte. Deep. It's, zu it's deep. In the spirit. It's a spiritual groaning. Es ist ein geistiges Seufzen. I mean, I might say, ich mag vielleicht seufzen oder. But that's not necessarily the Holy Spirit. You aber know, das muss nicht unbedingt der Heilige Geist someone sein. Prays, oh, jemand Lord. Betet. And they think, you know, this is the Holy Spirit, you know. Und die glauben, das ist jetzt der but Heilige it's Geist. Groanings that cannot be uttered. Nein, das sind Seufzer, die eben nicht these ausdrückbar are spiritual sind. Groanings of the Holy Spirit. Das ist geistiges Seufzen im Heiligen He Geist. He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Because he intercedes for the saints according to the will of God. Denn er wendet sich für Heilige Gott gemäß. So the Holy Spirit inside of me is praying all the time. Der Heilige Geist betet in mir immer and fort. The key to being devoted to prayer is being in tune with the Holy Spirit. Der Schlüssel, dem Gebet ergeben zu sein, bedeutet, mit dem Heiligen Geist in Harmonie zu sein. Now, I don't necessarily know what the Holy Spirit's praying. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was der Heilige Geist betet. But he's giving impressions. He's groaning. Aber er seufzt und gibt Eindrücke. And in Romans 8:16 the Lord can give a witness. I mean the Spirit can witness. In Römer 8:16 kann der Geist ein Zeugnis geben. Now I may not necessarily know exactly what he wants to say, but I have a direction. Vielleicht mag ich nicht genau wissen, was er sagen will, aber ich mag eine Richtung haben. Some people as soon as the Holy Spirit gives a direction, they presume. Sobald der Heilige Geist eine Richtung gibt, dann haben sie Voreingenommenheit. Like the Holy Spirit says, der Heilige Geist sagt, go north. Geh in den Norden. Oh, we're going to Helsinki. Und dann maßt man sich an zu sagen, yeah, man geht yeah, nach Helsinki. Ja. Helsinki. Ja, Helsinki. Now go east. Geh jetzt nach Osten. Oh, I guess we're going to Los Angeles. Oh, vielleicht nach Los Angeles. Now go south. Geh Süden. Oh, I guess we're going around the South Pole to Helsinki. Ah, vielleicht extrem über den Südpol drüber und wieder rauf nach Helsinki. Now go west. Und jetzt nach Westen. I guess we're going to China. Vielleicht nach China. And the Lord says, sagt, I just wanted to take you around the block. Ich wollte dich eigentlich nur um den Block herum nehmen. I just wanted you to pray for this block right here. Wollte nur, dass du für diesen Häuserblock betest. And we need to be so careful that we're not so black and white absolute on what the Holy Spirit's saying. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht so schwarz-weiß Abstufungen haben gegenüber dem Heiligen Geist. Because he's groaning within us. Weil er in uns seufzt. And we're not sure what he's saying. Und wir sind nicht sicher, was er sagt. We don't know how to pray. Wir wissen nicht, wie wir beten But he's sollen. Praying. Doch er betet. And we want to be devoted Und wir wollen dem hingegeben sein. To being in touch with him the best we can. Mit ihm so gut in Berührung zu sein, wie nur möglich. So we prove things. Also prüfen wir Dinge. I remember I was on my computer getting the worship ready. Ich habe mich am Computer jetzt wegen für die Anbetung vorbereitet. And I sent it to Linda. Schickte es der Linda. And I was about to close my computer. War gerade dabei den Computer zu schließen. And something inside of me just said double check the worship chart. Und irgendwas in mir sagte, prüf das noch einmal, lest das noch einmal durch. And I said, ah, come on, I've never double-checked it. Ich dachte mir, nein, ich habe es nie ein zweites Mal angeschaut. For the last 5 years, and it's always been perfect. Schon seit 5 Jahren, das hat immer passt. And I get to the church. Ich komme dann zur Gemeinde. And Linda says, the worship chart. Und die Linda sagt, diese Anbetungstabelle. Is messed up. Die ist nicht in Ordnung. It's the wrong one. It's empty or something. Es ist die falsche, es ist leer, es funktioniert and nicht. I thought, I knew that. Und ich dachte mir, ich wusste what was that? Was war das? Could it have been the Holy Spirit? Hätte der Heilige Geist das sein? Who knows all things? Der alles weiß. And I thought, was that the Holy Spirit indicating to me? War das der Heilige Geist, der das gezeigt like, hat? Does he do those kind of things? Macht er solche Sachen? I had somebody recently tell me, erst da unlängst sagte mir jemand, you know, I was praying ich hab gebetet about something that I needed help with. über etwas, wo ich Hilfe brauchte. So I prayed for 3 days, who should help me? So betete ich 3 Tage lang, wer mir helfen möge. Who could give me counsel? Wer kann mir beraten? And after I prayed for 3 days, the Lord gave me your name. Und nach 3 Tagen gab mir der Herr deinen Namen. And interestingly enough, when I was at home, und es ist so interessant, denn als ich daheim war, I said to my wife, I'm going to email this person. Sagte ich meiner Frau, ich werde dieser Person ein E-Mail schicken. My wife said, why? Meine Frau hat gesagt, warum? I don't know. Ich weiß nicht. And I emailed the person und ich to say hello. Ich schickte dieses Mail, wo ich einfach hallo schrieb. And the wife who knew her husband was praying, und die Frau, die wusste, dass ihr Mann betet, received the email, bekam das E-Mail on the third day of the prayer, am dritten Tage des Gebetes. And she almost fell out of her seat. Und fiel fast vom Hocker herunter. Because when the husband finished, he said, I feel that the Lord is telling me that Pastor Rob will help us. Sagte er, ich fühle mich, dass der Herr mir sagen will, dass Pastor Rob uns helfen. And after he communicates this, the email comes in. Und als er das ausspricht, kommt das E-Mail an. Hi, how are you? This is Pastor Rob. Hallo, wie geht's dir? Haven't talked to you in a long time. Das ist Pastor Rob. Wir haben schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. And she almost had a heart attack. Sie hatte fast einen Herzinfarkt. Also das in Herz a good way. She's like, in unbelievable. She told me it was unbelievable. Es war unglaublich. Now on my side, von meiner Seite, it was just this very faint unction. Es war eigentlich ein sehr, sehr nicht vorrangiger Drang. It wasn't like write that person. Es war nicht so zwingend. It was just this very quiet kind of a move in the heart. Es war ein sehr, sehr zarter, hauchzarter Eindruck, which proved to be the Holy Spirit. Der sich als der Heilige Geist herausstellte. And you wonder how many times the Holy Spirit is moving us in a direction. Und man fragt sich, wie oft der Heilige Geist uns in eine Richtung bewegt. And we don't hear it. Und wir merken das nicht. And how many times we had too much pizza. Und wie oft hatten wir zu viel Pizza? With too many pepperonis, mit noch viel zu viel Pepperonis. And we say, the Holy Spirit told me. Und der Heilige Geist hat mir gesagt. The Holy Spirit's moving me. Der Heilige Geist führt mich, bewegt mich. Very dogmatically. Sehr dogmatisch. So these are the two extremes we're facing. Also das sind die zwei Extreme, zwischen denen wir uns bewegen. And maybe I am sure. Und vielleicht bin ich sicher. But maybe I'm not. Vielleicht aber nicht. And if I am sure, wenn ich aber sicher bin, what if I'm wrong one time out of 20? Was ich, wenn ich nur ein von 20 Mal falsch? What if I'm wrong? Was ist dann? In einem von 20 Fällen. It's better to prove all things. Besser, man prüft alles. And God doesn't get upset when we don't know. Gott ist nicht, ärgert sich nicht, wenn wir es nicht wissen. He knows we don't know how to pray. Weil er weiß schon, dass wir nicht wissen, wie zu beten. So what is a good way to be alert? Wie kann man sich auf gute Weise wachen? When you're in a battle, in einer Schlacht, and the enemy's coming, wenn der Feind kommt, what are you thinking about? Woran denkt man? When you're driving, wenn du fährst, and someone says it's snowing, be alert. Und jemand sagt Schneefall, gib acht. And then you have an accident. Und dann hast du einen Unfall. And they said, I told you to be alert. Und dann sagt man dir, ich habe ihnen gesagt, sie sollen vorsichtig sein. I was. Ich war eh. I was driving by Südbahnhof. Ich bin beim Südbahnhof vorbeigefahren. And I was thinking about the intersection at Westbahnhof. Und habe bereits schon über die Kreuzung am Westbahnhof nachgedacht. Why? Warum das? Well, I would eventually be there. Weil ich wusste, dass ich irgendwann mal dort sein werde. But why didn't you just be alert with what was around in your immediate vicinity? Warum warst du nicht viel mehr aufmerksamer mit deiner unmittelbaren Umgebung? And this is a great principle. Das ist ein großartiges Prinzip. We can trust the Lord. Wir können dem Herrn vertrauen. To bring into our sphere, in unsere Sphäre zu bringen. The things he wants us to pray for. Die Sachen, für die er, dass wir beten wollen, will, dass wir beten wollen. I don't have to search the ends of the earth to pray for something. Ich muss nicht das letzte Ende der Erde, die letzten Winkel der Erde aufsuchen, um mein Gebetsleben zu entdecken. Can give me things. Der Heilige Geist kann mir Dinge vermitteln. Can use things. Kann Dinge benutzen. I can pray for things right in my midst. Ich kann für Dinge beten direkt um mich herum in der Mitte. Someone says, Jemand sagte, well, I don't know what to pray for. Ich weiß nicht, warum ich beten soll. Well, pray for that. Na, bete dafür. Pray for what you should pray for. Bete dafür, für was du beten sollst. Oh. Ah. Well, when should I pray? Wann soll ich beten? Pray for that. Bete, wann du beten pray solltest. For what you should pray for and when you should pray. Bete für was, also fürs Thema und wann, für den Zeitpunkt. Well, where should I pray? Wo soll ich beten? Well, pray for what you should pray for, where and when you should pray. Bete für das wann, wo und wie. Right? There's so much to pray for. Man kann so viel für that, so viel beten. You know, we look into the forest and we don't see it. Wir schauen in den Wald und sehen right? aber nichts. We're walking in the forest. Wir sind jetzt dann im Wald. Looking for a tree and they're everywhere. Und wir finden jetzt keine Bäume im Wald. So all I've got to do is be alert. Also alles was ich tun muss, ich muss mich wach halten. To the situations that are before me. Gegenüber den Situationen, in denen ich bin. And then I can be devoted. Und dann kann ich hingegeben sein. I'm walking through the day. Ich gehe durch den Tag. As a spiritual special forces. Wie eine geistige Eliteeinheit. And I've got my spiritual weapon. Mit meiner geistlichen Waffe. Which is prayer. Und das ist Gebet. Right, and I've got my little red light, you know. So mit Infrarot. And I'm looking. I'm just going through the day, but I'm alert. Ich gehe durch den Tag, aber sehr wach. I'm alert in everything I do. In allem, was ich tue. I'm on the tram. Ich bin in der Straße. And I see people. Ich sehe Leute. And I'm alert. Und ich bin aufmerksam. To what? I'm alert to realities out here. Alert gegenüber Realitäten. And the Holy Spirit's groaning in here. Die draußen sind und das Seufzen des Heiligen Geistes, der drinnen ist. And I'm alert to a connection. Und ich sehe fieberhaft nach einer Verbindung. Right, I mean the Holy Spirit can see what's out here. Der Heilige Geist sieht sehr wohl, was da draußen ist. And if I pray for something that's not on the Holy Spirit's mind, I don't think he'll be offended. Wenn ich jetzt für etwas bete, was der Heilige Geist jetzt nicht gerade im Gedanken hat, wird er nicht beleidigt sein. Lord, thank you for this day that I can be on this tram going to school. Herr, danke für diesen Tag, dass ich jetzt hier auf dieser Straßenbahn sein kann, dass ich jetzt in die Schule kann. Is he drunk? Schau dir den an, ist der betrunken? This early in the morning? So früh? Unbelievable. How can you even? I can't even sit here and pray with that guy there. Ich kann ja gar nicht einmal beten mit dem. He's such a distraction. So eine Ablenkung. Incredible. Unglaublich. That they even let these guys on the trams. Dass die solche Leute überhaupt einsteigen lassen, die Straßenbahn. He's so loud. So laut. Just ruin my prayer time. Haben meine Gebetszeit here was, ruiniert. I was just had this intense in prayer for Argentina, ich habe jetzt gerade dieses intensive Gebet gehabt für Argentinien, Kongo. I can't drive the trams anymore. I can't even pray on these things. Ich kann mit der Straßenbahn nicht mehr fahren. Ich kann ja dort nicht mehr beten. And our prayers are so detached. Und unsere Gebete sind so losgelöst. From the reality that we're in. Von der Realität, in der wir eingebettet sind. When I could have been praying for that man. Wenn ich für diesen Menschen beten könnte. As the Spirit gives groanings. So wie der Geist eigentlich schon seufzt. If I see the man, wenn ich den Menschen sehe, right? And it moves me, und wenn es mich bewegt, maybe it's for prayer. Dann vielleicht ist es wegen Gebet. Maybe it's not to react, vielleicht nicht um mich zu ärgern, to accuse, gereizt sein, anzuklagen, to murmur or complain at, zu mich zu beklagen. Maybe the taxi driver called me crazy. Vielleicht hat mir der Taxifahrer den Vogel gezeigt. Because God wanted me to pray for him. Weil Gott wollte, dass ich für ihn bete. You know? And here I go through life. Und hier gehe ich durchs Leben. And I'm going through situation after situation. Und mache eine Situation nach der anderen durch. One pastor's wife told me this. Die Frau eines Pastors sagt. He's not a pastor. Er ist eigentlich kein Pastor. She said, my husband. Aber jedenfalls sagte sie mir über ihren Ehemann Folgendes. Is angry. Der ist verärgert. Because when we got married. Denn als wir heirateten. The children ruined his prayer life. Haben die Kinder sein Gebetsleben zerstört. He used to pray every morning. Er hat doch jeden Morgen gebetet. And now the kids are so loud he can't pray. Und die Kinder sind so laut, dass er nicht mehr beten kann. What does that tell you? Was lernen wir daraus? It tells me that he's not in tune with what the Holy Spirit would pray for. Er ist nicht in Harmonie mit dem, was der Heilige Geist auf dem Herzen hätte für ihn. When I'm not in tune with the Holy Spirit, I cannot be devoted. Und wenn ich nicht auf den Heiligen Geist eingestellt bin, dann kann ich nicht hingegeben sein. But to be strong in prayer, aber stark im Gebet zu sein, comes through being alert. Kommt zuerst einmal durch das sich wachhalten. I'm coming through the day. Ich gehe durch den Tag. And I'm seeing situations. Und ich entdecke Situationen. Good and bad. Gute und schlechte. And I'm alert. Und ich bin aufmerksam. To the Holy Spirit inside of me. Gegenüber dem Heiligen Geist in mir drinnen. To pray. Zu beten. For children. Für Kinder. For conflicts. Für Konflikte. For unsaved people. Für Ungerettete. Oh, look at that guy. Where's he from? Schau dir diesen Herrn an. Von wo kommt er? Oh, yeah, that's the guy from Argentina. Ah ja, das ist der aus Argentinien. Oh Lord, I just pray for him and. Herr, ich bete für ihn. Argentina right now. Argentinien. Just pray for Argentina. Pray for the president of Argentina. Beten wir für den Präsidenten dort. And let pray by association. Beten wir assoziativ. And then you're very alert. Und dann sind wir sehr munter, you don't know why God brought the person in. Und wir wissen nicht, warum Gott uns diese Person unseren Weg kreuzt. I don't have to be thinking of things I can't see necessarily. Ich muss nicht unbedingt an Sachen mich zwingen zu denken, die ich nicht sehe. Unless they're brought to my attention. Außer sie werden zu meiner Aufmerksamkeit gebracht. You write an email and you say praying for you. Du schreibst ein E-Mail und dort steht, ich bete für dich. Then do it right then. Tu es in diesem Moment. Don't say, I'll pray for you and then don't. Sag nicht, ich bete für dich und dann geschieht es nie. If you always forget, pray right away. Denn wenn du das dann gleich vergisst, dann tu es gleich. Hey, praying for you. God bless hey, you. Ich bete für dich, Gott segnet. Oh Lord, I am praying right now. Ja, ich bete für ihn jetzt. Before I forget this person, I just pray. Bevor mir diese Person entschlüpft aus den Gedanken. Protect them, bless them, be with sie, them. Bewahre I'm just sie. Gonna take a good 20 seconds. Nimm eine gute 20 Sekunden und präsentiere sie vor dem Herrn in Jesu Namen. Amen. Amen. And I'm devoted to prayer. Und ich bin dem Gebet hingegeben. I'm strong in prayer. Ich bin stark im Gebet. I'm alert in prayer. Ich bin wach im Gebet. And I'm thankful in prayer. Und ich bin dankbar im Gebet. Because I know that God is bigger than the battlefield. Denn ich weiß, dass Gott viel kräftiger oder mächtiger ist als die Schlacht. We could agree that God doesn't do anything necessarily without prayer, right? Wir könnten vielleicht sogar sagen, dass Gott gar nichts macht ohne Gebet. Somebody's praying. Somewhere. Irgendwo. Mary's grandmother prayed for 50 years. Betete 50 Jahre. After her husband, nachdem ihr Ehemann was killed, getötet for being a preacher in North Korea. Dafür, dass er ein Prediger war, wurde er getötet. He was 51. Er war 51. She was 42. Sie war 42. Communists burned the prison. Die Kommunisten verbrannten das Gefängnis. And she prayed from the age of 42 all the way to age 92. Als 42-Jährige betete sie für 50 Jahre lang. She was devoted to prayer. Sie war dem Gebet hingegeben. And what a beautiful prayer that is, Lord. Was für ein wunderbares Gebet. Let this verse characterize my life. Herr, lass diesen Vers mein Leben charakterisieren. Right? What could I fear if I'm devoted to prayer? Was kann ich wirklich befürchten, wenn ich dem Gebet hingegeben bin? To pray for your enemies. Für deine Feinde beten. Pray for people that you don't get along with. Für Leute, mit denen du überhaupt nicht zurechtkommst. Pray for people you're in conflict with. Für Leute, mit denen du im Konflikt bist. This is amazing. Das ist erstaunlich. I have been in conflict with a number of people in the last 19 years. Ich war mit einigen Leuten im Konflikt in den letzten 19 Jahren. And I put them at the top of my prayer list. Und ich habe sie ganz an die Spitze meiner Gebetsliste gesetzt. Before I would even start to pray, I would say, Lord, I just want to pray for these four people that I don't really get along with. Ich habe, bevor mein Gebet überhaupt anfing, habe ich die vier gleich einmal hergenommen. And suddenly, und plötzlich. Over the years, über die miracles happen. Sind Wunder passiert. And you're just praying. Und du betest. And you're praying, and you don't like to pray for them. Und es fällt dir schwer, für sie zu beten. Doch. It's a discipline. Es ist eine Disziplin. You're praying for someone who, even to think of them, du betest für jemanden, makes you unhappy. Selbst beim Gedanken an diese Person ist man nicht, fühlt man sich nicht mehr wohl. And then you want to pray, oh Lord, just give them what they deserve. Und dann sagst du dem Herr, gib ihm, was er verdient. But the way you pray is the way God's going to measure you. Aber so wie du betest, wird dir zugemessen. So you don't want to pray that. Also besser nicht. You want to pray, Lord, du willst sagen, Herr, lead them into the truth. führe sie zur Wahrheit. And so that their lives may be blessed. Dass ihr Leben gesegnet werden. And you know what? That prayer is coming right at you. Dieses Gebet, das kommt auf dich zurück. And your heart becomes healed. Dein Herz wird geheilt. And you rise above the situation. Und du schwebst über die Situation. We don't have to look far to pray. Wir müssen nicht weit schauen zum Beten. You know, I started praying and then ich habe gebetet und my kids messed me up. Damit haben mich meine Kinder dann pray for your kids. Verwirrt. Dann bete für die Kinder. You know, I had a good prayer life until I got this new job with this boss. Ich hatte ein gutes Gebetsleben, bis ich dann diesen neuen Job bekommen habe und mein Boss ist dort so ein Idiot. Now I can't even pray. Jetzt kann ich nicht mehr beten. I'll pray for him. Dann bete für ihn. You know, I was doing really well until someone poured milk all over my Bible. Ist mir so gut gegangen, bis jemand Milch über meine Bibel gegossen hat. Now I can't even pray anymore. Jetzt kann ich nicht mehr beten. I'll pray for a new Bible. Bete für eine neue Bibel. You know, and it's incredible. Ist unglaublich. Like we're just so unbelievably blind. Wir sind so unvorstellbar blind. I was praying every morning and the thinking devil's attacking me now. Ich habe jeden Morgen gebetet und der Teufel, der greift mich jetzt direkt an. Well, pray for that. Bete halt für das. Yeah, I was doing so well and I got sick. Ich habe mir so leicht getan, so gut, well, und dann bin pray ich krank for that. Geworden. Bete dafür. And while you're sick, pray for all the sick people. Und während du, solange du krank bist, bete für alle Kranken. I was doing really well and then my back started hurting. Sie ging mir so gut und dann fing der Rückenschmerz an. I'm so frustrated, I couldn't even pray anymore. Ich bin so frustriert, ich kann nicht mehr beten. Well, maybe God wanted you to pray for all the people who had back problems. Vielleicht will das Gott beten. Wollte Gott, dass du betest für alle Leute mit Wirbelsäulenproblemen. Maybe God wants to teach you to pray for sick people. Vielleicht wollte dir Gott lehren oder dich erinnern, für die Kranken zu beten. So that you have a ministry to sick people. Dass du den Kranken dienst. Like, be alert. Sei be aufmerksam. Alert to what the Holy Spirit would want you to pray for. Gegenüber dem, was der Heilige Geist von dir will im Gebet. Will you get these kids out of here? I can't even hear myself praying. Kannst du diese Kinder hier entfernen? Ich kann mich nicht einmal meine Stimme beim Gebet hören. Hey, who let this guy in the prayer meeting? Get him out of here. Wer hat den ins Gebetstreffen reinlassen? Haut's ihm raus. Like, be alert. Sei aufmerksam. Be alert to what the Holy Spirit would have you to pray for. Sei aufmerksam für den Willen des Heiligen Geistes in deinem Gebet. I'm not taking a tram anymore. So many people in there. Ich will nicht mehr die Straßenbahn. Die ist so voll, gerammelt voll, dass ich dort nicht mal denken kann. Can't even hear myself pray. Kann mich dort nicht mal beim Beten hören. I gotta walk from now on. Jetzt werde ich gehen. I'm gonna get a job in Alaska somewhere. Oder ich suche nach einem Job in Alaska. Wait a minute, maybe that's the Holy Spirit. Vielleicht ist es der Heilige Geist. Maybe this groaning inside. Vielleicht ist dieses Stöhnen. Is the Holy Spirit for these people? Das ist der Heilige Geist, der nach diesen Leuten sich sehnt. I know what to pray for. Ich weiß nicht, wofür ich started praying for the whole world and I fell asleep. Hab für die ganze Welt gebetet und schon bin ich eingeschlafen. Right? Started praying for my mom and dad. Habe gebetet für meine Mutter, meinen Vater. Grandma and auntie. I fell asleep. Und dann schau, was passiert. But why don't you pray for what's right in front of you? Bete für das Aktuelle vor dir. And go through the day with your spiritual weapon in hand. Geh durch den Tag mit der geistigen Waffe in der Hand. Do you ever see these soldiers? You know, they walk the streets of Baghdad. Where do they have their gun? Wo haben die ihr Gewehr? Their gun is ready to shoot. Der Gewehr ist im Anschlag. They are alert. Die sind wirklich aufmerksam. Their gun is at their is. How could you say it? They've got their gun raised. So das Gewehr ist im Anschlag. They don't have it down. Die haben den Lauf nicht da unten. It's ready. It's ready to go. They're alert. Die sind wirklich aufmerksam. And if someone starts to shoot at them, und wenn jemand auf sie schießt, right, they can respond in a second. Können sie in einer Sekunde zurückschießen. And this is the way we should be. Und so sollen wir sein. We should walk into a room, wir sollen in einen Raum gehen, alert, aufmerksam, for an opportunity to pray for something. Für eine Gelegenheit, für etwas zu beten. What a way to live, right? Was für eine schöne and Art being thankful that God hears these prayers. Und gleichzeitig schon danken dafür, dass Gott diese Gebete and that hört. This is actually very exciting. Und dass das eigentlich aufregend ist. It's wild. Es ist to wild. Be alert in life. Im Leben erlernt. But I would guess, I'll just close with this. Aber ich schließe jetzt damit. I would guess that we are as blind can be at times. Aber ich schätze, dass wir manchmal so blind sind, wie man sich nur vorstellen kann. That person does that one more time, that's it. Wenn der das noch einmal macht, dann habe ich genug. I'm not talking to them anymore. Ich spreche mit dieser Person nicht mehr. And the Holy Spirit is saying, why don't you pray for them? Und der Heilige Geist sagt, bete. No, that's it. Nein, das ist and es. We get in the flesh, und wir ziehen uns ins Fleisch our zurück. Weapon is down, die Waffe ist unten. We are absolutely dull. Wir sind völlig stumpf abgestumpft. Sleeping, schlafen. We are absolutely in no way devoted to prayer. Sind dem Gebet überhaupt nicht hingegeben. Just walk into a room. Stolpern ins Zimmer. Spiritual warfare going on everywhere. Der geistige Kampf ist von jeder Seite. And we're like, what's wrong with you? Too much pizza? Und wir sagen, was fehlt dir? Hast du zu viel Pizza will gehabt? Someone shut these kids up? Kann jemand den Kindern den Mund stopfen? Hey, what are you looking at? Wo schaust the du hin? The food's cold. Das Essen ist kalt. And suddenly someone else walks in. Und auf einmal kommt der andere rein. And they think, wow. Und die denken sich, Pastor Rob needs prayer. Pastor Rob braucht Gebet. Father, I just pray for him right now. Vater, poor guy. Für den armen Kerl overwhelmed. Der ist so überwältigt. Thank you for his life and danke for all the hard work and Leben und seine die schwere Arbeit. Bless him with riches and everything segne possible. Segne mit Reichtümern und allem erdenklichen. Just throw a new car in there too, Lord. Und wirf ein neues Auto we're thinking hin. About it, you know. A couple of new suits, that'd be great, Lord. Vielleicht noch ein paar Anzüge. Bless okay. him abundantly. Segne ihn übermäßig. Give him energy. Give him energy. Have someone take him out to dinner on two. That'd be great. Und vielleicht nimmt ihn wer vielleicht noch zum Essen. You know, you're alert, and the person who's spiritual is asleep. Und der geistlich ist, der schläft dann. And maybe the little boy. Und dann vielleicht ist der kleine. Is the most spiritually devoted person in the room at the moment. Vielleicht ein Geistiger, der normal geistig ist, schläft, aber da ist ein kleiner Junge, der ist geistig erlernt. Wouldn't it be fun to be like that? Wäre das nicht schön, so zu sein? Devoted to prayer. Hingegeben zum Gebet. Come into a room and I'm alert. In Raum und ich bin aufmerksam. Not to complain. Nicht mich zu beklagen. Not to react. Nicht zu reagieren. Go right to the Lord. Sondern zum Herrn. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you for Vater im Himmel, wir danken dir. All that is written in your word. Für all das, was in deinem Wort geschrieben steht. And we thank you that prayer is a big deal with you. Und wir danken, dass das Gebet für dich etwas Wesentliches ist. And that we live in a battlefield. Und dass wir in einem Schlachtfeld leben. But you are greater than the battlefield. Aber du bist größer als dieses Schlachtfeld, also mächtiger. Lord, we pray that we would learn to be alert. Herr, wir beten, dass wir lernen mögen, wach zu sein. By connecting what we see and what we sense. Indem wir das, was wir sehen und das, was wir spüren, intuitiv verbinden. To the Holy Spirit inside of us. Mit dem Heiligen Geist in uns. And we just want to be spiritual warriors. Geistige Krieger sein. Who live our lives devoted to prayer. Die ihr Leben dem Gebet hingegeben verbringen. Thank you for this time. Danke für diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.